Die Spur nach Nyon. Während wir einzelne Geschichten so weit wie möglich ausrecherchieren, wachsen die Daten immer weiter. 400 Gigabyte, 500 Gigabyte, 600 Gigabyte. Wir haben längst das Gefühl für die Dimensionen verloren. Am Anfang haben wir uns noch mit dem Vergleich beholfen, in wie viele ausgedruckte Bibeln man die Datenmenge umrechnen könnte. Irgendwann haben wir aufgegeben. Wer kann sich schon mehr als 1 Million Bibeln vorstellen? Für die internationale Zusammenarbeit hat das ICIJ-Datenteam inzwischen ein mehrfach verschlüsseltes Forum eingerichtet, das iHub. Hub ist Englisch und bedeutet so viel wie Dreh- und Angelpunkt. Das kleine I oder I steht wie so oft für das Internet. Und das Forum könnte nicht besser benannt sein. Es soll in den kommenden Monaten tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit sein. Dort sollen alle Projektteilnehmer ihre Rechercheergebnisse teilen und das weitere Vorgehen besprechen können. Es ist eine Art Facebook für investigative Journalisten mit Diskussionsgruppen für einzelne Themen. Man kann darin sogar Einträge von anderen liken. Zunächst haben nur die ICIJ-Mitarbeiter und wir einen Zugang. Wir sollen schon mal unsere bisherigen Rechercheergebnisse zusammenfassen. Das soll die anderen Journalisten anspornen, wenn sie, spätestens bei dem Treffen in Washington, ebenfalls einen Zugang bekommen. Mittlerweile gibt es auch einen Termin für das Treffen. Ende Juni werden wir in die US-Hauptstadt fliegen. Bis dahin wollen wir möglichst konkret werden können in den großen Fällen, die wir bisher haben, also etwa Russland, Syrien oder Island. Es ist viel zu tun. Ende Mai reißt uns eine Eilmeldung aus den Recherchen. FIFA-Funktionäre festgenommen. Am Vortag des 65. FIFA-Kongresses in Zürich nehmen Fahnder 6 hochrangige Funktionäre des Weltfußballverbands in einem Luxushotel fest. Unter ihnen sind 2 Vizepräsidenten der FIFA, Jeffrey Webb von den Cayman Islands und Eugenio Figueredo aus Uruguay. Der Zugriff erfolgt auf Betreiben einer New Yorker Ermittlung, die von der heutigen US-Justizministerin Loretta Lynch angestoßen wurde, und die Amerikaner wollen, ganz unmissverständlich, eine Botschaft in die Welt schicken. Und die Welt staunt. Im trägen Europa, auch in Deutschland, haben Staatsanwälte und Funktionäre das Treiben der FIFA in der Parallelwelt des Sports belassen. Schon seit Jahren gab es viel mehr als nur Gerüchte über gekaufte Turniere, dubiose Zahlungen und geschmierte Funktionäre. Man nehme nur einmal das Buch »FIFA-Mafia« zur Hand, das unser SZ-Kollege Thomas Kistner geschrieben hat. Oder die Filme des BBC-Journalisten James Oliver, der an Prometheus mitarbeitet. In den vergangenen Jahren hat er für die renommierte britische TV-Investigativsendung Panorama etliche Filme über die FIFA, ihre Skandale, die Korruption gedreht. Nachdem ihm eine geheime Liste mit Millionenzahlungen einer dubiosen Sportmarketingfirma zugespielt worden war, deckte er auf, dass 3 Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees um den ehemaligen FIFA-Präsidenten João Havelange Bestechungsgelder angenommen haben. Dass bei der FIFA vieles nicht mit rechten Dingen zugeht, ist also bekannt. Aber bisher hat niemand etwas gegen die offensichtlich untragbaren Zustände unternommen. Das übernehmen die Amerikaner jetzt. Vor den Augen der Öffentlichkeit zeigen sie, dass die FIFA für sie keineswegs unangreifbar ist. Tatsächlich behandeln sie die FIFA als eine von Betrügern geführte kriminelle Vereinigung. So können die Fahnder bestimmte Gesetze anwenden. Innerhalb der FIFA und des Europäischen Fußballverbands UEFA regt sich kurz Widerstand gegen Präsident Josef Blatter, bevor er nur 2 Tage nach den Festnahmen mit 133 Stimmen im Amt bestätigt wird. Die New Yorker Ermittler richten ihre Anklage gegen 14 Personen. Die Vorwürfe lauten auf Geldwäsche, Betrug und Korruption. Über einen Zeitraum von 24 Jahren sollen die Männer ein System aufgebaut haben, über das sie sich durch Korruption im internationalen Fußball bereichert haben sollen. Insgesamt sollen die Funktionäre Schmiergeldzahlungen von mehr als 150 Millionen Dollar angenommen haben. Das System FIFA. Wir besorgen uns die Anklage. Solche öffentlichen Schriftsätze stehen in den USA sehr schnell frei verfügbar im Internet. Tatsächlich lesen wir dort, dass etliche Briefkastenfirmen im mutmaßlichen Schmiergeldsystem der Angeklagten eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir suchen in unseren Daten Angeklagten für Angeklagten und Briefkastenfirma für Briefkastenfirma. Wir finden auf der Stelle 3 der 14 Angeklagten. Der ehemalige uruguayische FIFA-Vizepräsident Eugenio Figueiredo, einer der 6 Funktionäre, die in Zürich festgenommen wurden, taucht im Zusammenhang mit gleich mehreren Firmen auf. Der argentinische Sportrechtehändler Hugo Ginkis, einer der mutmaßlichen Schmiergeldzahler, erscheint mit seiner Firma Cross Trading SA, die wiederum laut FIFA-Anklage genutzt wurde, um verdächtige Millionenzahlungen abzuwickeln. Durch die Bestechungsgelder wollten sich Ginkis und andere angeblich Exklusivrechte an den südamerikanischen Fußball-Kontinentalmeisterschaften Copa America und Copa Centenario sichern. Der dritte Angeklagte ist Hugo Ginkis Sohn Mariano, der in derselben Offshore-Firma neben seinem Vater als Direktor eingetragen ist. Wir gehen als erstes die Ordner der Firma Cross Trading SA durch. Sie wurde auf den Seychellen, auf Niue und in Panama gegründet und es gab also 3 Firmen mit ein und demselben Namen, deswegen auch 3 Ordner. In den Ordnern finden wir aber keine Verträge mit der FIFA. Anders als andere Briefkastenfirmeninhaber operierten die Ginkis nicht mit Scheindirektoren, was auch bedeutet, dass sie die Verträge möglicher Geschäfte, wie sie etwa in der FIFA-Anklage erwähnt werden, nicht an Mosfon zum Unterschreiben hätten schicken müssen. Allerdings finden wir Verträge mit der UEFA, dem Europäischen Fußballverband, der bisher von all den Skandalen so seltsam unberührt blieb. In den Verträgen geht es um exklusive TV-Rechte an der UEFA Champions League, dem UEFA Cup und dem UEFA Supercup in Ecuador. Und zwar für erstaunlich wenig Geld. Die Verträge liegen nur deshalb bei Mosfon, weil die Verantwortlichen bei der UEFA die Papiere über diese TV-Rechte zu Händen von Cross Trading SA nach Niue geschickt haben, wo die Firma registriert war. Dort öffneten Angestellte von Mossack Fonseca die Briefe, scannten die Verträge und schickten sie per E-Mail dem Ginkis-Clan. Gegen Gebühr, versteht sich. Und damit auch uns, weil die Mosfon-Mitarbeiter die gesendeten E-Mails ordentlich im entsprechenden Firmenordner einsortiert haben. Wir machen an dieser Stelle etwas, das wir längst tun wollten. Wir fragen die UEFA ganz generell, ob auch sie mit den 14 Angeklagten des FIFA-Verfahrens und ihnen verbundenen Firmen Geschäfte gemacht habe, ohne allerdings explizit die Cross-Trading zu erwähnen. Wir wollen einfach wissen, ob die UEFA nur mit den Ginkis oder auch mit den anderen zu tun hatte. Die Antwort der UEFA lautet: Gemäß den dafür zuständigen Personen bei der UEFA gab es in den vergangenen 15 Jahren keine geschäftlichen Beziehungen mit den von Ihnen genannten Personen bzw. Unternehmen. Das ist, vorsichtig formuliert, sehr seltsam. Wir haben zwar nicht ausdrücklich nach der Cross-Trading gefragt, aber selbstverständlich hatte die UEFA Geschäftsbeziehungen mit Hugo Ginkis, der als Geschäftsführer der Cross-Trading mindestens einen Vertrag unterschrieben hat, mit Klarnamen. Jetzt sind die Verträge mit Cross-Trading für uns natürlich noch interessanter. Es geht um die 3 Champions League-Spielzeiten von 2006-2007, 2007-2008 und 2008-2009, um den UEFA Cup 2006-2007, 2007-2008 und 2008-2009 sowie um den Supercup 2007 und 2008. Für all die exklusiven TV-Übertragungsrechte zahlte die Firma von Hugo und Mariano Ginkis laut der Verträge insgesamt nicht einmal 140.000 US-Dollar. Das scheint uns verdächtig wenig, selbst wenn europäische Fußballrechte in Ecuador sicherlich nur einen Bruchteil dessen wert sind, was Sender in Deutschland bezahlen müssten. Aber Ecuador hat immerhin 15 Millionen Einwohner und die Champions League mit all ihren Weltstars dürfte auch dort die Fußballfans interessieren. Eine mögliche Erklärung finden wir in der FIFA-Anklageschrift. Die New Yorker Ermittler glauben, Beweise dafür zu haben, dass Hugo Ginkis und Mariano Ginkis Bestechungs- und Schmiergelder an hohe Funktionäre der FIFA und anderer Verbände gezahlt haben, um günstige Übertragungsrechte für Fußballturniere zu bekommen oder zu behalten, die sie dann teurer weiterverkauft haben oder weiterverkaufen wollten, namentlich TV-Rechte für die Copa America oder die Copa Centenario. Ein konkretes Beispiel aus der Anklageschrift. Im Herbst 2011 sollen die Jinkies drei hochrangige zentralamerikanische Fußballfunktionäre in ein Haus in Uruguay eingeladen haben. Dort sollen die drei Funktionäre versprochen haben, Hugo Jinkies und seinem Sohn zu helfen, bestimmte Medienmarketingrechte zu bekommen. Dafür wurden sie angeblich belohnt. Einer der drei soll ungefähr 250.000 US-Dollar, die anderen beiden 100.000 US-Dollar bekommen haben. Diese 450.000 US-Dollar stammen, laut Anklage, von einem Konto von Cross-Trading SA. Anmerkung: Hugo und Mariano Jinkies waren für einen Vorhalt nicht erreichbar. Das Belohnungssystem der Fußballmafia. Die Frage drängt sich jetzt natürlich auf. Gab es so etwas auch bei der UEFA? Wir finden heraus, dass die TV-Rechte für Ecuador, die die UEFA an die Jinkies-Firma Cross-Trading verkauft hat, am Ende bei der ecuadorianischen Mediengruppe Teleamazonas landeten. Wie viel Teleamazonas dafür bezahlt hat? Auch in Ecuador sind wir über das ICIJ in Kontakt mit Kollegen, die dort investigativ arbeiten, unter ziemlich schwierigen Bedingungen übrigens. Wir erklären den Stand der Dinge also unserer Kollegin Monika Almeida von der ecuadorianischen Tageszeitung El Universo und sie hat nach ein paar Tagen tatsächlich alle Zahlen, die wir wollten und noch viel mehr. Aber der Reihe nach. In den uns vorliegenden Unterlagen sehen wir zum Beispiel den Vertrag zwischen der UEFA und Cross-Trading SA vom 13. September 2006. Darin geht es um die exklusiven TV-Ausstrahlungsrechte der Champions League-Saisons 2006, 2007, 2007, 2008 und 2008, 2009. Die UEFA bekommt dafür insgesamt 111.000 US-Dollar. Monika kommt an die Verträge, die der Sender mit Cross-Trading SA geschlossen hat, und darin ist nachzulesen, dass Teleamazonas für genau diese Rechte 311.170 US-Dollar an Cross-Trading SA bezahlt hat. Das Dreifache. Bei Hugo Jinkies und Sohn Mariano bleiben also 200.170 US-Dollar hängen. Bei nur einem Geschäft mit der UEFA. Und es geht weiter. Der zweite Vertrag, den wir gefunden haben, datiert vom 23. März 2007, wieder zwischen UEFA und Cross-Trading SA. Und dieses Mal geht es um die Ausstrahlungsrechte des UEFA Cups für die Saisons 2006-2007, 2007-2008 und 2008-2009, sowie des Supercups 2007 und 2008. Dafür bezahlt Cross-Trading SA 28.000 US-Dollar an die UEFA. Um genau diese Rechte dann, laut der Papiere aus Ecuador, für 126.200 US-Dollar an Teleamazonas zu verkaufen. Für das 4,5-fache, fast 100.000 Dollar mehr. Im Grunde sehen wir nur zwei mögliche Erklärungen dafür. Entweder sitzen an den entscheidenden Stellen bei der UEFA unfähige Manager, die ihr eigenes Produkt nicht einschätzen können. Das wäre ein krasser Fall von Missmanagement. Oder aber Hugo und Mariano Jinkies haben mit der UEFA genauso gedealt, wie sie es laut Anklage mit der FIFA getan haben sollen. Sie haben Leute bestochen, die ihnen günstige Fernsehrechte besorgt haben, die sie dann wiederum teuer verkauft haben. Und sie haben dafür sogar dasselbe Vehikel verwendet, die Cross-Trading SA. Dann wäre es eine Straftat. Ein Indiz für diese zweite Variante ist, dass die UEFA schlichtweg abstreitet, je mit den Jinkies Geschäfte gemacht zu haben. Nur zur Sicherheit noch einmal, falls die UEFA je behaupten sollte, sie habe nicht gewusst, wer hinter Cross-Trading SA steht. Auf dem Vertrag steht unter Hugo Jinkies Unterschrift in Blockschrift Hugo Jinkies, Director. Das Dementi der UEFA ist in Anbetracht der Verträge, die wir aus Ecuador bekommen, noch absurder, als wir bisher dachten. Der ecuadorianische Sender hatte nämlich auch schon die drei Jahre zuvor UEFA-Ausstrahlungsrechte erworben, und zwar nach dem gleichen Muster über die Cross-Trading SA. Demnach hat Teleamazonas bei bei Ugo und Mariano Ginkis auch die Rechte an der UEFA Champions League, dem UEFA Cup und dem UEFA Supercup der Saisons 2003-2004, 2004-2005 und 2005-2006 gekauft für rund 400.000 US-Dollar. Dieselbe Größenordnung also wie in dem anderen Tele-Amazonas-Vertrag, den wir vorliegen haben. Vieles spricht dafür, dass es das bemerkenswerte Modell auch in diesen Vorjahren schon gegeben hat. Billig von der UEFA an die Cross-Trading, teuer weiter an Tele-Amazonas. Wenn wir das hochrechnen, hätte die Cross-Trading in den Jahren zwischen 2003 und 2009 die UEFA-Fernsehrechte mit einem Aufschlag von 600.000 US-Dollar weiterverkauft. Die UEFA war also mutmaßlich in äußerst fragwürdige und zumindest extrem unvorteilhafte Geschäfte mit im FIFA-Prozess angeklagten Sportrechtehändlern verstrickt und leugnet strikt, dass es diese gegeben hat. Willkommen im Sumpf der Sportpolitik.